Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 8, Vers 4 bis 5. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch, und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Gott segne dieses Wort. Gott sorgt sich. In diesem Bibelvers, hier Bibelpassage hier aus dem Psalm 8, von Davids Psalm 8 im Alten Testament, lernen wir mehr über Gott und dass Gott sich sorgt. Und schaut also der David um sich und sieht also Himmel und die Gestirne, Mond und Sterne und ist sich bewusst, wie Gott alles geschaffen hat in der Schöpfung, ja, und sieht sich selber eben, ja, als klein und unbedeutend, aber erkennt dann, dass Gott eben trotz allem sich sorgt um ihn, um Menschen, um alle Menschen, ja. Und was wir hier haben, ist also, wir haben also Davids Ehrfurcht vor Gott, nicht nur, dass er anerkennt, dass Gott also als Schöpfer da ist, ja, wie wir im ersten Buch Mose ja lesen, im ersten Kapitel, könnt ihr auch nochmal nachlesen, die Schöpfungsgeschichte. Aber eben auch ganz besonders sich um Menschen kümmert und sorgt. Ja, und das ist entscheidend, denn wir haben es hier mit einem persönlichen Gott zu tun, nämlich mit unserem Herrn Jesus Christus. Und Gott sorgt sich so sehr um Menschen, dass er eben unseren Herrn Jesus Christus geschickt hat, dass er dann an unserer Stelle gestorben ist am Kreuz, als Gott im Fleische, ja, an unserer Stelle gestorben ist und seine Liebe für uns ausgedrückt hat. Ja? Also Gott ist selber Mensch geworden und in Jesus Christus dann nimmt alle Sünden von allen Menschen auf sich, ja, und ist dann an unserer Stelle gestorben und dann wieder auferstanden am dritten Tag. Und das zeigt dass wir einen persönlichen Gott haben und das ist unser Herr Jesus Christus und er sorgt sich. Und ja, wenn ihr mal dann guckt, oder wie komplex eigentlich die Dinge sind, denkt mal drüber nach, ja, guckt mal, wie komplex die ganze Welt ist, wie komplex Tiere, Pflanzen sind und vor allem Menschen, ja, wir sind so komplex und das ganze Universum natürlich auch, die Erde, so, alles ist sehr komplex und sehr exakt, ja, also die Mechanismen, die dahinter stecken, dass überhaupt menschliches Leben möglich ist. Und wir wissen, dass wir in einer anderen Kategorie sind als zum Beispiel Tiere und Pflanzen, denn Gott hat uns in seinem eigenen Bild geschaffen. Wir nennen das Imago Dei, ja, in Gottes Bild geschaffen. Und eben auch, dass eben Gott selber gekommen ist, in und durch Jesus Christus, und dann eben an unserer Stelle gestorben ist am Kreuz für uns. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen und hier aus dem Psalm uns zu Herzen nehmen. Gott sorgt sich nicht nur, kümmert sich auch um uns, wir, die wir in der persönlichen Beziehung zu Christus kommen, als Reuegesünder. Und wir wachsen dann in der persönlichen Beziehung mit unserem Herr Jesus Christus, eher durch uns und in uns, durch den Heiligen Geist. Und das sind nur einige Sachen, die sich sagen lassen hier. Also geht mal selber rein in den Psalm 8 und lest mal, was da steht. Und auch, dass Gott sich sorgt. Und das ist eben unser Schöpfer, unser allmächtiger, allliebender Schöpfer, der die Menschen auch geschaffen hat, uns Menschen, dich und mich, und sich um uns sorgt. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen Psalm hier, wo wir lernen, dass du dich sorgst um deine Schöpfung, vor allem Menschen, das ist das Allerwichtigste. Und die Einladung ist, dass wir, die wir in eine persönliche Beziehung zu dir kommen, zu unserem Jesus Christus, als reuige Sünder eben auch eine Herzensangelegenheit haben, dass wir uns um andere Menschen sorgen, dass wir ihnen erzählen von der guten Nachricht sozusagen, der Erlösung in und durch Jesus Christus. Und das macht uns Mut, auch in unserem eigenen Leben und Dasein, dass wir wissen, dass du dich um uns sorgst und du bist uns nicht gleichgültig. Und so sollten auch wir nicht gleichgültig sein, sondern in und durch dich wachsen in unserer persönlichen Beziehung zu dir und auch anderen Menschen von der guten Nachricht erzählen, von Jesus Christus, was du getan hast für uns am Kreuz und uns auch um andere Menschen sorgen, nicht nur um uns selbst. Und wenn das auch nur im Gebet geschieht, das ist auch schon etwas, ja, und es ist wichtig, dass wir uns diese Wahrheiten zu Herzen nehmen. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.